Вы любите петь? Singen Sie gern? Знаете эту мелодию? Kennen Sie die Melodie? Вот слова. Hier ist der Text. Давайте споем. Lasst uns singen. Все вместе. Alle zusammen. Громко и весело. Laut und lustig.